Herzlich willkommen zu Deutsch Perfekt Audio. Unser Spezial heißt in diesem Monat Computer, Apps und Co. Lernen Sie wichtige Nomen und Verben rund um die digitalen Medien und üben Sie, diese im Alltag zu benutzen. Außerdem sind wir zu Besuch beim erfahrensten Segway-Guide Münchens. Bei einer mobilen Stadtführung lernt man eine Stadt noch einmal ganz anders kennen. Wir haben auch wieder viele Hörtexte und Übungen zu interessanten Themen. Wiederholen und üben Sie mit uns zum Beispiel die Verben mit Vokalwechsel. Und üben Sie den Unterschied zwischen den Ausdrücken nach Hause und zu Hause. Das und vieles mehr hören Sie diesmal auf Deutsch Perfekt Audio.